Abschnitt 13 aus Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 11. Kapitel: Newman Knox führt Mrs. und Miss Nickleby in ihre neue Wohnung in der City. Das Benehmen ihres Onkels und was sie bei Madame Mantalini gesehen und gehört hatte, war nicht geeignet, Käthchens Zweifel oder Besorgnisse zu beschwichtigen. Sie kehrte mit schwerem Herzen zu ihrer Mutter zurück, in deren Tröstungen sie auch keinen Trost fand. Die gute Frau hatte sich auf zwei authentische Fälle von Putzmacherinnen besonnen, die im Besitze eines beträchtlichen Vermögens gewesen waren, nur wusste sich Mrs. Nickleby nicht mehr genau zu erinnern, ob sie ihr Geschäft mit einem erklecklichen Kapitale angefangen oder ein besonderes Glück gehabt oder ihr Geld erheiratet hatten. Sie schloss indes sehr logisch, eins jener Frauenzimmer werde doch sicher vermögend geworden sein, ohne ein Anlagekapital besessen zu haben. Warum sollte es also Käthchen nicht ebenso glücken können? Miss La Creevy hatte ihre Zweifel, allein Mrs. Nickleby hatte dagegen wieder eine Ahnung, ein gewisses Vorgefühl, dasselbe, womit sie in 9 oder 3/4 Fällen unter 10 ihren Seligen zum Stillschweigen gebracht oder aus dem Felde geschlagen hatte. »Ich fürchte nur, dass die Beschäftigung ungesund ist«, sagte die Malerin. »Als ich meine ersten Versuche in der Kunst machte, saßen mir 3 junge Putzmacherinnen, und ich entsinne mich, dass sie sämtlich äußerst blass und kränklich aussahen.« »Das ist aber durchaus keine allgemeine Regel«, erwiderte Mrs. Nickleby. »Ich weiß es noch so genau, als wenn es erst gestern gewesen wäre, dass ich mir in unserem Hause zu der Zeit, als die Scharlachmäntel Mode waren, einen Scharlachmantel von einer jungen Putzmacherin anfertigen ließ, die ein sehr rotes und blühendes Gesicht hatte.« »Sie trank vielleicht«, wendete Miss La Creevy ein. »Das kann ich nicht sagen, aber so viel ist gewiss, dass sie sehr rot und blühend aussah. Also beweisen ihre 3 jungen Putzmacherinnen wirklich nichts.« Glückliche Mrs. Nickleby! Eine Aussicht oder Lage durfte nur neu sein, um sich ihr sogleich im rosigsten Lichte darzustellen. Käthchen teilte ihr Ralphs Wunsch mit, sein leerstehendes Haus zu beziehen. Sie ging sofort bereitwillig auch darauf ein, und es war gleich charakteristisch für sie, dass sie sich im Voraus ganz ungemein des Vergnügens freute, ihre Tochter abends aus dem schönen West Ende abzuholen, und gänzlich vergaß, dass die meisten Abende im Jahre nass oder kalt sind. »Ich bin sehr, sehr betrübt, Sie verlassen zu müssen, meine gütige Freundin«, sagte Käthchen, bei der das freundliche Benehmen der Miniaturmalerin einen tiefen Eindruck hervorgebracht hatte. »Ich werde Sie indes oft aufsuchen und mich nach Ihnen erkundigen«, entgegnete Miss La Creevy so heiter, als es ihr möglich war. »Und wenn in ganz London oder in der ganzen weiten Welt kein anderes Herz an Ihrem Wohlergehen teilnimmt, so verlassen Sie sich darauf. Es schlägt ein Sie Liebendes im Busen eines armen, alleinstehenden Frauenzimmers, das Tag und Nacht für Sie beten wird.« Die gute Seele hatte ein Herz groß genug für Gog, Londons schützenden Genius, und Magog obenein. Anmerkung des Übersetzers: Gog und Magog, steinerne Riesenstatuen in der Guildhall, über deren Ursprung und Bedeutung die Altertumsforscher nicht einig sind. Der Verfasser des Citizen Pocket Chronicle meint, dass sie Symbole der städtischen Rechte und Privilegien wären, gleich den deutschen Weichbildern und Rolanden. Ende der Anmerkung. Sie ließ ihren Tränen freien Lauf. Allein weder Tränen noch Beratungen konnten bewirken, dass der gefürchtete Sonnabendnachmittag oder Newman Knox ausblieb, der vielmehr Schlag 5 Uhr in Mrs. Nicklebys Zimmer stand. »Von Mr. Ralph Nickleby«, sagte er lakonisch. »Wir sind bereit«, sagte Käthchen, »möchten aber wohl eines Wagens bedürfen.« »Habe schon dafür gesorgt. Denke an sehr vieles. Gedanken sind zollfrei.« »Freilich, Mr. Knox«, bemerkte Mrs. Nickleby, »jedermann ist Herr seiner Gedanken.« »Möchte mitnichten der Fall sein, wenn's gewisse Leute ändern könnten«, murmelte Newman. »Sehr wahr, Mr. Knox. Ach, gewisse Leute sind so...« »Wie befindet sich Ihr Prinzipal?«, fragte Mrs. Nickleby. Newman warf Käthchen einen vielsagenden Blick zu und erwiderte, Mr. Ralph Nickleby ließe herzlich grüßen. »Wir sind ihm sehr großen Dank schuldig«, bemerkte Mrs. Nickleby. »Gewiss«, setzte Newman, »wird es ihm sagen.« Wer ihn nur ein einziges Mal gesehen hatte, erkannte ihn sicher wieder und außerdem erregte sein trotz seiner schroffen Redeweise ehrerbietiges und sogar zartes Benehmen Käthchens Aufmerksamkeit. Sie redete ihn an. »Entschuldigen Sie meine Dreistigkeit. Habe ich Sie nicht im Posthofe gesehen, als mein Bruder nach Yorkshire abreiste?« Er blickte wehmütig nach Mrs. Nickleby und sagte mit der größten Zuversicht, »Nein.« »Nein? Ich möchte sagen, dass ich darauf schwören wollte.« »Dann würden Sie falsch schwören. Ich bin heute seit 3 Wochen zum ersten Male wieder ausgegangen. Ich hatte die Gicht.« Käthchen wollte es bedünken, dass er nichts weniger als gichtisch aussähe. Sie hatte indes nicht Zeit, der Sache weiter nachzusinnen. Miss La Creevy erschien, um Abschied zu nehmen, und nach kurzer Zeit saßen Mutter und Tochter im Wagen und Newman auf dem Bocke. Nach einer langen und langsamen Fahrt hielt der Wagen vor einem großen schmutzigen Hause in der Thamesstraße, das seit Jahren nicht bewohnt gewesen zu sein schien. Newman führte Mrs. Nickleby und Käthchen hinein. Es war im Innern ein wahres Bild des Verfalls, öde, kalt und unfreundlich. »Wie unheimlich ist hier alles«, bemerkte Käthchen. »Wenn ich abergläubisch wäre, so möchte ich fast glauben, dass innerhalb der alten Wände irgendein schauderhaftes Verbrechen begangen wäre und dass seitdem ein Fluch auf dem Hause gelegen hätte.« »Um des Himmels willen, liebes Kind«, fiel Mrs. Nickleby ein, »sprich nicht so, oder ich werde den Tod davon haben.« »Es war nur meine kindische Einbildung«, sagte Käthchen, sich zu einem Lächeln zwingend. »Ei, dann behalt deine kindische Einbildung für dich und weck nicht meine kindische Einbildung auf, ihr Gesellschaft zu leisten.« »Warum hast du nicht vorher daran gedacht, wie unsere neue Wohnung beschaffen sein würde? Du bedenkst nie etwas. Wir hätten Miss La Creevy bitten können, uns zu begleiten oder einen Hund borgen oder tausenderlei andere Vorkehrungen treffen können. Aber dein seliger Vater war ebenso, wenn ich nicht immer an alles gedacht hätte.« Dies war bei Mrs. Nickleby der gewöhnliche Anfang zu einer langen Litanei, die auch dieses Mal anhielt, bis ihr der Atem ausgegangen war. Newman tat also, wenn er nicht hörte, und führte Mutter und Tochter hinauf in das obere Stockwerk, wo in 2 Zimmern Spuren einer wohnlichen Einrichtung zu erblicken waren. In dem einen befanden sich ein paar Stühle, ein Tisch, eine Fußdecke vor dem Kamine und Kohlen auf dem Roste, und im anderen ein altes Bett und einige Schlafzimmermobilien. Mrs. Nickleby bemühte sich, Zufriedenheit zu empfinden und auszudrücken. »Wie fürsorglich dein Onkel doch ist«, sagte sie. »Wenn er nicht gesorgt hätte, so würden wir wahrhaftig nichts haben als das Bett, das wir gestern kauften.« »In der Tat, äußerst fürsorglich«, erwiderte Käthchen umherblickend. Newman sagte nicht, dass er die alten Mobilien aus allen Winkeln zusammengesucht, den rostigen Teekessel mit Wasser gefüllt, die auf dem Sims stehende Kleinigkeit Milch gekauft und die Kohlen geborgt hatte. Die Vorstellung aber, dass Ralph Nickleby fürsorglich gewesen sein sollte, kitzelte sein Einbildungsvermögen dermaßen, dass er an all seinen 10 Fingern nach der Reihe zerrte und zog, bis sie laut knisterten, worüber Mrs. Nickleby anfangs sehr betroffen war. Sie beruhigte sich jedoch bei dem Gedanken, es möchte so oder anders mit Mr. Newman Knox Gicht zusammenhängen. »Wir dürfen Sie aber nicht länger aufhalten«, bemerkte Käthchen. »Kann ich noch etwas für Sie tun?«, fragte Newman. »Nein, ich danke bestens«, erwiderte Miss Nickleby. »Mr. Knox trinkt aber wohl unsere Gesundheit, liebes Kind«, sagte Mrs. Nickleby nach kleinem Gelde in ihrem Strickbeutel suchend. Käthchen bemerkte, dass Knox das Gesicht abwendete und sagte zu ihrer Mutter, »Ich fürchte, Sie werden sein Zartgefühl verletzen.« Newman verbeugte sich vor ihr wie ein Gentleman, legte die Hände auf seine Brust, zögerte ein paar Augenblicke wie jemand, der mit sich kämpft, ob er reden und unschlüssig ist, was er sagen soll, und ging. Als er die schwere Haustür zuwarf und der dumpfe Schall im öden Hause wieder tönte, fühlte sich Käthchen halb und halb versucht, ihn wieder zurückzurufen und ihn zu bitten, noch ein wenig zu verweilen. Doch sie schämte sich ihrer Bangigkeitsanwandlung und Knox befand sich auf dem Heimwege. Ende des ersten Bandes. Ende von Abschnitt 13. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 13. September 2024. Ende von Nicholas Nickleby, Band 1 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts.